إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم سورة الفرقان Das ist unsere Lektion 19. Der Juz selber beginnt zwar noch nicht, aber das wurde wegen dem Anfang der Sura nun so eingeteilt. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Al-Furqan, eine Unterscheidung, nämlich zwischen Haqq und Batil, zwischen Wahrheit und Nichtigkeit und Falschem. Und nicht nur für uns, für die Gläubigen, eine Unterscheidung, sondern lil'alamina, für die gesamten Weltenbewohner. Und wann kann das nur so sein? Wenn diejenigen, die die Träger dieses Buches sind, die Träger dieser Botschaft, denn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hat nur seine Lebenszeit hier gewaltet, danach alle, die die Träger dieser Botschaft sind, ihre Zeit und Energie so investieren, dass sie erreichen, dass diese Botschaft alle Weltenbewohner erreicht. Wer ist Allah? Er, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, der sich kein Kind genommen hat und der keinen Teilhabe an der Herrschaft hat und alles erschaffen und ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat. Und sie haben sich außer ihm Götter genommen, die nichts erschaffen, während sie selbst erschaffen werden. Und die sich selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermögen und die weder über Tod noch über Leben noch über Auferstehung verfügen. Also keine Eigenschaft haben, die sie irgendwie dazu befähigt, vergöttert zu werden. Und nichtsdestotrotz nehmen die Menschen sich außer Allah andere Götter. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, das ist nur eine ungeheuerliche Lüge, die er ersonnen hat und bei der andere Leute ihm geholfen haben. Sie begehen da ja Ungerechtigkeit und Falschaussage. Ja, also er hätte was ersonnen, damit ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allah möge uns bewahren und verzeihen, gemeint, er hätte den Koran ja nur ersonnen, das wäre was Erfundenes und es hätten ihm ja einige Sklaven in Mekka geholfen, die diese wiederum von Leuten der Schrift abgehört, abgeguckt hätten und die würden das dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, erzählen und auf diese Art und Weise wurde also der Gesandte und der Koran somit verleumdet. Und das ist eine ungeheuerliche Falschaussage, für die es keinen Beweis gab und eine große Ungerechtigkeit. Und sie sagen, es sind Fabeln der Früheren, die er sich aufgeschrieben hat. So werden sie ihn morgens und abends vorgesagt. Sag, herabgesandt hat ihn, nämlich den Koran, derjenige, der das Geheime in den Himmeln und auf der Erde kennt. Gewiss, er ist allvergebend und barmherzig. Und sie sagen, was ist mit diesem Gesandten, dass er Speise isst und auf den Märkten umhergeht? O würde doch zu ihm ein Engel herabgesandt, um mit ihm ein Warner zu sein. Also wir möchten einen Engel als Warner haben, ein Mensch ist uns, reicht uns nicht. Oder würde doch zu ihm ein Schatz herabgeworfen, oder hätte er doch einen Garten, von dem er essen könnte. Und die Ungerechten sagen, ihr folgt ja nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen. Dabei sind sie abgeirrt, und so können sie keinen Ausweg mehr finden. Schaut mal auch auf die Reihenfolge, wie hier erst über Allah gesprochen würde. Wer er ist, der Verbot von Schirk wurde angesprochen, dann wurde über den Koran gesprochen, über die Glaubwürdigkeit, die Wahrhaftigkeit des Koran und jetzt als letztes der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Alle unsere Glaubensinhalte, mehr oder weniger, alle Zweifel über diese Dinge werden bereinigt. Und dann schauen wir uns die Einwände dieser Glaubensverweigerer an, würde doch ein Engel kommen, würde er doch einen Garten haben, würde doch dies, würde doch das. Und alles sind unvernünftige Einwände, unvernünftiges, was sie da verlangen. Keine Logik dahinter, denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat ja nichts davon behauptet, dass er das tun könnte. Warum verlangt ihr etwas, wovon er doch gar nicht spricht? Hört doch auf das, was er euch überbringen möchte. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen. Dabei sind sie abgeirrt und so können sie keinen Ausweg mehr finden. Segensreich ist derjenige, der dir, wenn er will, etwas Besseres als dies zuteilen kann, Gärten durcheilt von Bächen und der dir Schlösser zuteilen kann. Aber nein, sie erklären die Stunde für Lüge. Doch haben wir für diejenigen, die die Stunde für Lüge erklären, eine Feuerglut bereitet. Also an Allahs Schätzen mangelt es nicht. Allah kann das alles gewähren, aber das ist nicht Allahs Art, nicht Allahs Gesetz. Er gibt Botschafter, die eine Botschaft überbringen, und die Glückseligen hören darauf und die Unglückseligen verleugnen sie. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, hören sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Jetzt wird also die Qual und die Schmach und die, das Unglück der Höllenbewohner beschrieben werden. Und wenn sie da in einem engen Ort zusammengebunden geworfen werden, rufen sie dort nach Vernichtung. Ruft heute nicht nach nur einer Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. Also sie werden ins Höllenfeuer geworfen und die Art und Weise, wie sie geworfen werden, das wird ein enger Ort sein. Und in diesem engen Ort wird nicht nur Höllenfeuer sein, sondern sie selber werden auch noch gefesselt sein, zusammengebunden werden sie, rein gefercht, rein geworfen. Also ein solches schreckliches Bild wird gemalt für diejenigen, die nämlich anderen Menschen auf dieser Welt genauso eine Enge und genauso eine Folter und genauso eine Qual bereiteten, indem sie unterdrückten, sich lustig machten, Menschen von der Wahrheit abhielten und verleumdeten. Ja, wie wir gerade alles gelesen haben. Ihr seht, Surat al-Furqan ist auch eine mekkanische Sura und in mekkanischen Suren werden viel über die Iman, die Glaubensangelegenheiten gesprochen. Hier wird das Höllenfeuer jetzt angesprochen, davor Allah, Quran, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn die Basis Glaubensinhalte stark sind, denkt nochmal an dieses gute Wort, der einen guten Baum hervorbringt, ja dann, wenn später dann Regeln gelehrt werden, dann stehen diese auch auf einem stabilen Grund. Ja, und das ist deswegen unglaublich wichtig. Ruft heute nicht nach nur einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. Sag, ist das besser? Oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen ist? Er ist für sie Lohn und Reiseziel. Sie haben darin, was sie wollen, und ewig werden sie darin bleiben. Das ist ein für dein Herrn bindendes Versprechen, nach dem gefragt werden wird. Und an dem Tag, da er sie und das, dem sie anstatt Allahs dienen, versammeln wird, sagt er, wart ihr es, die diese meine Diener in die Irre geführt haben? Oder sind sie selbst vom Weg abgeirrt? Also die Götzen werden befragt werden. Und zwar alle Arten von Götzen. Die aus Holz und Stein und die, die Menschen waren und nach ihrem Tod von den Folgern oder den Anbetern so hochgesetzt wurden, dass sie vergöttlicht wurden. Alle, die da Götzen sind, werden gefragt werden. Und diese Götzen werden dann antworten, Preis sei dir. Sie werden sagen, Preis sei dir. Es ziemte uns nicht, uns anstatt deiner andere Schutzherren zu nehmen. Also alles, was außer diesen ungläubigen Menschen ist, alles, Stein, Holz, verschiedene Metalle, alles dient Allah. Alles dient Allah. Es ziemt uns nicht, uns anstatt deiner andere Schutzherren zu nehmen. Aber du ließt sie und ihre Väter genießen, bis sie die Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden. Und das ist wirklich so. Wenn der Mensch im Genuss ist, ja, wenn er keine großen Probleme hat, er hat genug zu essen, er hat ein Dach über den Kopf, ja, was passiert dann normalerweise? Er rennt hinter diesen Attraktionen, hinter diesen Genüssen, rennt er hinterher. Die sind so anziehend für ihn. Er sieht sich selbst in diesen Dingen, er projiziert sein Wesen in diese Dinge, er empfindet seinen Wert mit dem Wert der Dinge und vergisst, von wem er eigentlich kam und wohin er eigentlich zurückkehren wird. Du ließt sie und ihre Väter genießen, bis sie die Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden. Nun haben sie euch in dem, was ihr sagt, der Lüge bezichtigt. Da könnt ihr weder etwas abwenden, noch Hilfe erfahren. Und wer von euch Unrecht tut, den lassen wir große Strafe kosten. Allah möge uns bewahren. Und wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und dein Herr sieht sehr wohl alles. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Werdet ihr Geduld haben? Seid ihr standhaft? Werdet ihr standhaft sein? Und dein Herr sieht ja sehr wohl alles. Also die früheren Gesandten waren auch Menschen mit menschlichen Bedürfnissen, wie Nahrung und Schlafbedürfnis. Und auch kann man hier rauslesen, dass der Gesandte auch aß und trank, aber darüber Allah nicht vergaß. Ja, also die, die Schirk machen, die wurden ja gerade so beschrieben, dass sie so viel Genuss hatten, dass sie darüber die Ermahnung Allahs vergaßen. Aber das muss nicht sein. Auch die Gesandten aßen und tranken, aber sie haben Allah darüber nicht vergessen. Und in diesem Leben ist also von Anfang an schon, Allah sagt, früher war das schon so und jetzt ist es so. ein Konflikt zwischen Wahrheit und Nichtigkeit, zwischen Gut und Schlecht. Und die Menschen neigen nun mal entweder zum einen oder zum anderen. Und dann stehen diese also sich gegenüber, der Prophet und seine Folger, die Leugner und deren Folger, Shaitan und die, die ihm folgen. Und der Mensch hat oft ein großes Problem, mit etwas zurechtzukommen, was nicht nur ihn befeindet, das ist ja klar, dass man damit Schwierigkeiten hat, zurechtzukommen. Nein, darunter noch, wir haben manchmal große Probleme, mit etwas zurechtzukommen, was einfach anders ist. Etwas Andersartiges auszuhalten, verschiedene Meinungen auszuhalten, Verschiedenartigkeit in Gemütern, in Meinungen, in Einstellungen auszuhalten. Und Allah sagt hier ganz klar, ihr alle seid füreinander, die einen von euch für die anderen, seid ihr Prüfung. Jeder ist für jeden in irgendeiner Hinsicht Prüfung. Eltern für Kinder, Kinder für Eltern, Ehepartner füreinander, Freunde für andere Freunde, Feinde für die anderen Feinde, Propheten für die Folger für die Feinde. Jeder ist für einen anderen Prüfung, denn Prüfung ist Teil des Diesseits. Und wichtig ist eigentlich nur diese eine Frage, At-Tasbirun, dass man darauf sagen kann, ja, mein Herr, ich habe mein Bestes versucht. Ich habe versucht, standhaft zu sein. Ohne Geduld, ohne Standhaftigkeit gibt es hier im Diesseits und dementsprechend dann auch im Jenseits keinen Erfolg. Ja, weil auf einer Insel alleine können wir nicht leben. Ja, selbst wenn man auf einer Insel alleine ist, wie will man da überleben? Das gilt als Qual für einen Menschen, wenn er alleine auf einer Insel strandet. Das heißt, jeder Mensch ist für den anderen eine Prüfung und das ist in jeder Hinsicht gemeint. Ob in Liebe, also ein guter Mensch ist für dich auch Prüfung, ob du nämlich dankbar bist und in der Dankbarkeit standhaft bist oder jemand schlecht für dich ist, ein Greuel für dich ist, deine Nerven strapaziert, ja, auch das ist eine Prüfung für uns. Sobald es Interaktion mit anderen gibt, gibt es auch Reibungen, gibt es auch schöne Momente und all das sind Prüfungen für uns. Ja, denn hier wohnen keine Engel. Allah hat das öfters im Koran benannt. Auf dieser Erde wohnen keine Engel. Wenn Engel hier gewohnt hätten, hätte Allah Engel als Gesandte geschickt. Hier wohnen Menschen und der Mensch ist schwach erschaffen. Und dazu ist er noch verschieden geschaffen. Jeder Mensch ist anders als der andere. Was ist jetzt zu tun? Sabr, Geduld, Standhaftigkeit, übersehen, wo man übersehen kann. Trotzdem Gutes tun, Gutes gebieten, Schlechtes meiden. Schlechtes selber meiden und auch anderen, wo es geht, gebieten, dass man Schlechtes meiden. Wenn Gutem nicht gedankt wird, aushalten. Inna an-nasra ma'as-sabr, gewiss der Sieg ist mit der Geduld. Und der Mensch hat so viele Möglichkeiten. Wir können so viel aus der Schöpfung lernen, wie man friedlich gemeinsam leben kann. Wir hatten die Wolken als Beispiel, wir haben über die Vögel gesprochen. Wir können sogar über Bäume sprechen. Geht in den größten Dschungel dieser Erde. Die Bäume stehen so, dass die Äste nicht ineinander reinwachsen, vom anderen Baum den anderen Platz wegnehmen. Wo man Platz findet, breiten sich die Äste aus. Die Sterne gibt es so viel in den Galaxien, wie es an den Stränden dieser Welt Sandkörner gibt. Aber sie stoßen nicht aneinander, illa masha'Allah, außer dass Allah es will und befiehlt. Und zwei Menschen könnten nicht unter einem Dach leben, ohne dass es morgens und abends einen Konflikt gibt. Ja, und wo ist die Lösung? Die Lösung ist nicht, dass wir die Menschen alle um uns herum so ändern, dass sie uns genau in den Kram passen. Nein, die Lösung ist, At-Tasbirun, habt ihr Geduld? Werdet ihr aushalten? Könnt ihr Fehler auch mal übersehen, weil ihr auch voll von Fehlern seid? Könnt ihr verzeihen? Könnt ihr mal auf eigene Rechte auch mal verzichten, um ein größeres Gut einfach zu erhalten? Könnt ihr euch mehr mal sorgen, anderen das Recht zu geben, als immer nur selber auf das eigene Recht zu pochen? Und könnt ihr all dies tun, auf die Belohnung Allahs hoffend? Und ohne das wird es sonst nicht klappen. Ohne das wird es sonst nicht klappen. Ab der nächsten Aya beginnt der eigentliche Juz, Juz 19. Und diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, sagen, O, würden doch die Engel auf uns herabgesandt, oder könnten wir doch unseren Herrn sehen? Sie verhalten sich ja hochmütig in Bezug auf sich selbst und sie lehnen sich in großer Missachtung auf. Stellt euch mal vor, ihr erzählt jemanden von der Wahrheit, ihr erzählt das von Allah, vom Din und der andere verlangt dann auf einmal solche Dinge? Ja, woher soll man solche Erwartungen erfüllen? Das ist sinnloses Gerede und sehr schwer damit umzugehen. Ja, und wie soll man jetzt damit umgehen? lasst sie in dieser Sache. So ist ihr Verstand, so ist ihr Gemüt, dass sie Ernsthaftigkeit mit solchem Jux und Leichtsinn begegnen. Ja, das ist wie, ihr seid auf einem Weg unterwegs und da ist ein Fels, der steht da fest, nicht zu verschieben. Wann ist es kein Zeichen von Klugheit, jetzt dagegen zu laufen und dagegen zu treten und dem Fels versuchen zu erklären, dass du störst mich gerade, du bist mitten auf dem Weg? Nein, der Kluge ist, der rechts oder links einfach dran vorbeigeht und seine Aufgabe, seine Arbeit weiterverfolgt und sich davon nicht ablenken, nicht irritieren lässt. Am Tag, da sie die Engel sehen, an dem Tag wird es für die Übeltäter keine frohe Botschaft geben und sie werden sagen, das sei euch verwehrt und versperrt. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehten Staub machen. Die Insassen des Paradiesgartens werden an jenem Tag einen besseren Aufenthalt und einen schöneren Ruheplatz haben. Und an dem Tag, da sich der Himmel Wolken hervorbringend aufspaltet und die Engel eindrucksvoll herabgesandt werden. An jenem Tag gehört die Herrschaft, die wahre Herrschaft, dem Allerbarmer. Und es wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein. Und an dem Tag wird sich der Ungerechte in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Allahu Akbar. In die Hände beißen ist ein Ausdruck von Gram und Reue. Und wie kann man den Weg des Gesandten einschlagen? Weil wir wollen natürlich das jetzt alle tun, bevor der Tag kommt, an dem wir das bereuen. Indem man nämlich der Art und Weise, dem Leben, der Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, dafür einsteht, sein Ittiba macht, den Weg des Gesandten befolgt. Wenn wir ihm nicht folgen, dann wem folgen wir sonst? Ja, dem wir dann ansonsten folgen, mit dem werden wir auch am Tag der Auferstehung stehen. Wenn wir hier seine Art und Weise nicht wollen, nicht Prioritäten geben, dann wie wird es an jenem Tag sein? Werden wir in seiner Nähe stehen dürfen? Ja, also es sind zwei Sachen, die jetzt hier beschrieben werden, die besonders bereut werden am Tag der Auferstehung. Einmal, dass man nicht dem Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gefolgt ist. Und zweitens, oh wehe mir, hätte ich doch nicht den so und so zum Freund genommen. Welche Art von Freund ist das hier, den man so bereut, dass, warum hatte ich mit dem eine Freundschaft? Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. Also schlechte Freunde, die einen von der Ermahnung Allahs, vom Din, von der Religion, vom Lesen des Koran, vom Ausüben religiöser Pflichten, vom Gebet, von Ehrlichkeit, von religiösen Werten, Anständigkeit, Schamhaftigkeit, alles, was da die Religion gebietet, verbietet, empfiehlt, was zu Allah führt, was näher an den Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam bringt, all diese Dinge, davon hat dieser schlechte Freund mich abgehalten. Ja, und das ist ja wirklich auch leider oft so, die Freunde sind es, die uns, oder wir sind diese schlechten Freunde für andere, das gibt es natürlich leider auch. Also diese Gemeinschaftlichkeit, die ist es meistens, auf der man schlechte Eigenschaften sich aneignet. Ja, keiner kommt drauf, alleine irgendwo hinzugehen und sich Rauschmittel zu kaufen, sondern das sind dann irgendwelche Grüppchen und Freunde und Kreise, in denen man sich befindet und das eine führt dann zum anderen. Freunde machen einander Druck. Wie kannst du so sein? Wieso willst du das machen? Warum ist das jetzt wichtig für dich? Lass das doch. Kannst du später machen? Ja, das ist dieser Druck, den eine Gesellschaft ausüben kann und von dem die starke Persönlichkeit sich befreien muss und unterscheiden muss. Ist das jetzt für mich gut oder ist das jetzt schlecht für mich? In einem Hadith heißt es auch, man ist oder der Mensch ist auf der Religion seines Freundes. Ja, damit soll gesagt werden, der Freund hat viel Einfluss oder eine Freundschaft, also eine intime Beziehung mit einem anderen Menschen, hat viel Einfluss auf dein Leben und deswegen soll dieser Einfluss ein guter Einfluss sein. Yusuf a.s. macht diese Dua, wa alhiqni bis-salihin, lasse mich zu den Rechtschaffenen gehören, mit ihnen sein. Ja, und für Erwachsene, für Kinder im Besonderen, gute Gesellschaft schaffen, eine Umgebung schaffen, die gut ist, gute Vorbilder geben, die einem nützlich sein werden. Ja, und Eltern besonders sollen darauf achten, mit wem ist mein Kind, wer besucht ihn, wen besucht er, mit wem verbringt er viel Zeit, wessen Interessen teilt er. Ja, und aber auch nicht nur das eigene Kind schützen vor anderen, mein Kind darf bloß nicht geschadet werden und das war's. Nein, jeder von uns sollte auch, soweit er kann, eine Umgebung schaffen, Möglichkeiten bieten, wo auch die Kinder und die Menschen im Allgemeinen Gesellschaft genießen können, gemeinsam auch vielleicht was lernen können, ihre Persönlichkeit wachsen lassen können, gute Vorbilder haben. Ja, das braucht der Mensch nun mal. Der Mensch kann nicht in völliger Isolation leben. Und gerade für unsere nächste Generation, damit sie eine starke Generation werden, die wirklich was ändern können, die sich selber ändern können, die andere ändern können, im Sinne von gut beeinflussen können, bereichern können. Und das alles erfordert natürlich große Mühe. Ja, das kann man nicht einfach nur mit Wunsch denken oder, ach, ich hätte das gern. Ja, das stimmt, das hört sich gut an, gute Idee und das war's. Nein, das braucht einzelnen Einsatz, das braucht Pünktlichkeit, das braucht Verantwortungsbewusstsein, das braucht, dass man auf Leute auch mal wirklich zählen kann, die sich nicht davon stehlen, wie wir in Sura Nur gelesen haben, die nicht auf einmal nicht da sind, wenn man sie braucht, die nicht mit anderen, unwichtigeren Dingen zu sehr beschäftigt sind, dass sie gar keine Zeit mehr und keine Energie mehr und keine Qualitätszeit mehr haben, um wichtige Dinge überhaupt anpacken zu können. Ja, wir haben gelesen, die Frauen sollen ihren Schmuck verbergen. Und wir haben auch gelesen, dass die Gläubigen ihre Blicke senken sollen. Ja, das heißt also, dass sie sich auch irgendwo im Leben konzentrieren sollen, dass Wichtiges da ist, was nicht aus den Augen verloren werden darf. Ja, wenn zum Beispiel auch in einer Gesellschaft die Eitelkeit, dass sie schmücken, was völlig normal ist, eine Frau vor allem will sich schmücken, will sich pflegen, das ist völlig in Ordnung, aber alles hat seinen Maß. Wenn eine Gesellschaft die Eitelkeit und das Wirken, nicht das Sein, das Wirken, das Aussehen, das Image so sehr in den Vordergrund stellt, dass dafür Stunden investiert werden, dafür Tränen geweint werden, warum habe ich nicht diese und diese Haarfarbe, warum habe ich nicht dieses und dieses Gewicht, warum nicht dieses Kleid, warum nicht dieses Aussehen. Wenn dafür wirklich Trauer vorhanden ist, dann kann von so einer Gesellschaft nicht wirklich etwas Produktives, etwas Schweres, etwas, was von Bestand ist, erwartet werden. Die hat gar keine Zeit mehr dafür, weil sie sich schon auf andere Dinge konzentriert. Ja, und deswegen dieses richtige Maß, Allah hat uns das gelehrt, vergesst nicht, worum es geht. Ja, wenn die ganze Energie aufs Dekorativsein verschwendet wird, dann geht alles oder vieles andere, was wichtig wäre, wird vernachlässigt. Ja, und vor allem, wenn eine Frau Mutter wird, dann soll sie auch wissen, worauf sie sich da auch eingelassen hat. Wenn sie nichts weiß, da kann sie ihrem Kind auch nichts beibringen, selbst wenn das Kind sogar in eine islamische Schule geht. Wenn die Mutter kein Vorbild ist, dann ist das auch nicht die wahre Erziehung. Die Mutter muss auch in sich ein Vorbild sein. Um ein Vorbild sein zu können, muss sie auch wissen, inwiefern sie sich von Dingen fernhalten, inwiefern sie Dinge tun muss. Und das alles kommt also auch von guter Gesellschaft. Wenn wir die nicht haben, dann müssen wir wenigstens gute Gesellschaft sein. Dann müssen wir auch versuchen, Umstände zu schaffen, wie wir eben besprochen haben. Also am Tag der Auferstehung wird man diese Dinge bereuen. Zu diesen Dingen, die man bereuen wird, gehört also die Freunde, die einem vom Dien weggezogen haben. Und Allah bewahre, dass wir solche Freunde für andere sind. Auf welchem Weg wandeln wir also? Ist es der Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, oder ist das der Weg eines anderen? Und Allah informiert uns, Shaitan ist wahrlich ein schlechter Freund, ein schlechter Ratgeber, denn wenn es drauf ankommt, lässt er einem im Stich. Ja, und Shayatin, nochmal, gibt es auch in Menschengestalt. Und das sind schlechte Freunde. Die wollen dann vielleicht auch nur, dass du mit dabei bist, damit ihr Spaß gemehrt wird. Damit sie nicht alleine dastehen. Aber sie wollen nicht wirklich, dass du Freude findest. Sie wollen nicht wirklich, dass es dir besser geht. Ja, also letztlich sind diese Freundschaften auch von Egoismus geprägt, von Eigennutz, Eigennützigkeit und deswegen auch dieses Phänomen von im Stich gelassen werden. Diese schlechte Freundschaft, das müssen wir auch nochmal bedenken, die kann sehr wohl auch unter islamischer, wie soll ich das jetzt nennen, unter islamischer Flagge stattfinden. Das heißt, ja, man sitzt da und alle glauben an Allah und alle bekennen sich zur Religion, aber letztlich, sobald man zusammenkommt, wofür oder für was wird dann die Zeit verschwendet? Für falsche Ziele, fürs Ego, für Betrügereien, um zu lügen, um üble Nachrede zu praktizieren, und sowas wird nicht lange andauern, sowas ist vom Instichlassen geprägt. Allah möge uns bewahren und uns gute Freunde sein lassen und uns gute Freundschaften auch gewähren und schenken.